Guten Morgen, liebe Gemeinde. And good morning, church. Es ist schön, dass so viele heute bei so einem schönen Tag hierher gekommen sind. And it's great that so many of you have come here today on a beautiful day like this. Ich danke jedem Einzelnen, der heute da ist. And I thank each and every one of you. Pastor Rob und Mary sind jetzt für zwei Wochen im Urlaub in Kroatien. Pastor Rob and Mary are on vacation now for 2 weeks. Und ich hoffe, sie haben dort eine gesegnete Zeit, können zur Ruhe kommen. And I hope they have a great time there and have a time of rest. Letzte Woche hat Pastor Rob in seiner Predigt Wunder erwähnt. Last week Pastor Rob mentioned miracles in his message. Und das hat mich inspiriert, heute über das Wunder, dass ich überhaupt hier stehen kann, zu sprechen. And that has inspired me to talk about the miracle that lets me stand here this morning in front of you. Und auch wie ich um ein Haar den Himmel versäumt hätte. And how I almost missed heaven. Ich würde noch ganz gern beten kurz. And I'd also like to pray for this message. Himmlischer Vater, Father in heaven, Herr, ich danke dir für dein Wort. Lord, I thank you for your word. Danke für diesen Reichtum. And thank you for the richness in it. Herr, ich bete dafür, dass dein Wort offene Herzen findet heute. And I pray that your word might reach open hearts this morning. Und ich bete um Segen für die Botschaft. And I ask for your blessing. Ich möchte vielleicht am Anfang ganz bisschen was über mich erzählen. I'd like to maybe say a few words about myself. Also ich wurde in einem evangelischen Elternhaus großgezogen. So I grew up in a Lutheran home. Und apropos ziehen, mein Vater schleppte mich immer in eine evangelische Kirche. And my als father Kind, always dragged me to this Lutheran church. Als ich ein Kind war. As I was a child. Aber irgendwie blieb mir das, was mich heute begeistert, total verborgen damals. But somehow the things that really inspire me now were concealed to me in some way. Als junger Mann blieb ich dann jeder Gemeinde eigentlich fern. And as a young adult, I actually stayed away from every kind of church. Ich wusste zwar, dass es einen Gott gibt. I knew that there was a God. Aber ich fand überhaupt kein Vergnügen am Gemeindeleben und am Gemeindebesuch. But I never found any kind of joy in attending or being part of a church. Und die Predigten blieben irgendwie leer für mich, ohne Aussagekraft. And also the messages were very empty and they had no content for my life. Später hat es mich dann nach Nordafrika verschlagen. Later I went to North Africa. Und ich hatte beruflich dort sehr, sehr viel zu tun. And I had a lot to do there professionally. Und bis zu meinem 38. Lebensjahr and all the way up to my 38th year verlief mein Leben sowas von glatt und erfolgreich, das war unglaublich. My life just ran really smooth and was also very successful. Aber urplötzlich ereigneten sich zwei Autounfälle in meinem bisher so glatten Leben. But then there came along two car accidents in my smooth life up until then. Einmal war es ein Reifenplatzer bei fast 100 km/h. Once one of my tires exploded with I was 120 kilometers. Und ich weiß bis heute nicht, was ich gemacht habe, um den Wagen dann doch noch auf der Straße zu halten. And I don't know really what happened, but somehow I could manage to keep the car on the road. Und nicht einmal 9 Monate später. And not even 9 months after that. Da war es so, da musste ich 3 in der Nacht aufstehen. I had to get up at 3 o'clock in the morning. Musste zu einem circa 380 Kilometer weit entfernten Flughafen fahren. And I had to drive to an airport that was 380 kilometers away. Musste rechtzeitig dort sein. And I had to be there on time, of course. Und wie es der Teufel so will, habe ich verschlafen. And somehow, I overslept. Dadurch habe ich natürlich, wie ich wach geworden bin, mich ins Auto gesetzt, aufs Gas gedrückt. So when I finally woke up, I jumped into the car and I really went fast. Sehr fast, ja. Very fast. Und ich habe dann in der Dunkelheit eine Verkehrsinsel übersehen. And in the darkness I missed one of those islands in the middle of the road. Und bin mit dem Auto dagegen geknallt und wie eine Billardkugel in einen Olivenhain geflogen. So I smashed into that obstacle and went off the road into a bunch of olive trees. Das bin dann mit dem Auto nach ca. 50 Metern mit den Rädern nach oben gelandet. And the car came to a halt. It was upside down after 50 meters. Und das Einzige, was mir passiert ist, war Nackenschmerzen. And the only thing that happened to me was that I had ein kleiner Kratzer auf der Hand. And I had a little scratch on my hand. Im Kofferraum waren zwei Samsonite Hartschalenkoffer. And in my trunk I had two suitcases, Samsonite, pretty sturdy. Die waren kaputt. And they were totally crushed. Auf der Rückbank vom Auto. And on the back seat of my car. War ein Notebook und eine kleine Katze im Transportkäfig. There was a notebook and a cat in a cage. Beide blieben unversehrt. And both, yeah, didn't have a scratch. Was mich besonders für die Katze sehr gefreut hat. Which of course made me happy for the cat. Ja, und wenn ich also vom heutigen Stand zurückschaue auf mein damaliges Leben. So when I look back from today to my life, onto my life. Also wenn ich da zu Tode gekommen wäre, if I would have died back then, da war ich auf der breiten Straße zur Hölle und die Tür steht weit offen, wie es in Matthäus 7:13 heißt. I was actually, as it says in Matthew 7, on the broad road that's headed for hell. Und obwohl ich, ohne glaube ich groß zu übertreiben, auch damals schon ein ganz guter Mensch war. And I think, I mean, without exaggerating, I think I was quite a good person back then. Aber ich kannte Jesus damals noch nicht. But I didn't know Jesus. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, and I'm very sure about this, dass Gott mich damals vor dem Tod bewahrt hat. That God really saved me from death. Weil er hat einen Plan. Because he has a plan. Und er wusste damals wahrscheinlich schon ganz genau, dass ich viele Jahre später mal für ihn da sein werde. And he probably knew back then that many years later I would be available. Dass ich seiner Gemeinde dienen darf. That I would be a part and serving in his church. Und dann haben wir auch ein Wort aus Ezekiel. And I have here a word from Ezekiel. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht der Herr. Do you think that I like to see wicked people die, says the Lord. Und nicht vielmehr, dass er sich bekehre von seinem Wesen und lebe. Of course not. I want them to turn from their wicked ways and live. Ja, Gott ist geduldig und hat einen langen Atem. Yes, God is merciful and he has a long breath. Was uns Menschen den Zutritt zum Himmel versperrt, ist eigentlich für alle dasselbe. And the thing that blocks us humans from heaven is always the same thing. In Römer 3:23 heißt es. In Romans 3:23 we read. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. For all people have sinned and will not see heaven. Und diese Sünde trennt den Menschen von Gott. And that's the sin that that divides humans from God. Gott ist so heilig, dass er in seiner Gegenwart einfach keine Sünde dulden kann. Because God is so holy that he cannot tolerate any sin or sinfulness in his presence. Und deshalb, wenn wir Menschen das Problem mit der Sünde nicht in den Griff bekommen. And that's why it's the case that if we humans don't tackle this problem of sin, dann können wir nicht in den Himmel kommen. Then we can't enter heaven. In Römer 6:23 heißt es. In Romans 6:23 it says, der Lohn der Sünde ist der Tod. The wages of sin is death. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen, but the merciful gift of God, ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Is everlasting life through Jesus Christ, our Lord. Wenn man darüber mal nachdenkt, and, if you think about that, Gott wünscht sich so sehr, dass wir nicht in die Hölle kommen, God really wants us so much not to go to hell, dass er am Kreuz einen schrecklichen Preis dafür bezahlt hat, that he has paid a terrible price on a cross for damit, that, damit wir nicht dorthin müssen. That we don't have to be there. Aber jeder Einzelne muss sich entscheiden, but each one of us has to make a decision, ob er dieses Geschenk annehmen will oder nicht. If he wants to receive this gift or not. Circa 9 Jahre später nach diesen Unfällen. About 9 years after those accidents. Ich war damals schon oder erst 48 Jahre alt. I was 48 years old only. Ja, only. Only klingt besser. Only. Da hörte ich in einer evangelikalen Gemeinde in Wien die gute Botschaft. I was in an evangelical church in Vienna and I heard the gospel. Und habe sofort mein Leben übergeben. And immediately I surrendered my life to God. Ein paar Monate später kamen dann meine Familie und ich hier in die CIG. And a few months after that, my family and I we came here to CIG. Und nur ein Jahr später and one year after that, wurde meine ganze Familie getauft. My whole family was baptized. Ein für uns alle unvergessliches Ereignis. And that was really an unforgettable moment for all of us. Also spät, aber doch habe ich in meinem Leben habe ich Jesus mein Leben übergeben. So late, but still I gave my life to Jesus. Man sieht, es ist nie zu spät. And you can see it's never too late. Und ich habe als Geschenk die Vergebung meiner Sünden bekommen. And as a reward or as a present I received the forgiveness of my sins. Und werde durch den Glauben an ihn ewiges Leben haben. And I'm justified and have everlasting life through him. Jesus sagt in Johannes 14:2. And Jesus says in John 14:2. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. There are many mansions in my father's house. Ich gehe jetzt hin, um den Platz für euch vorzubereiten. And I'm going to prepare a place for you. Das heißt, nach meinem Tod hier auf Erden werde ich bei Jesus im Himmel sein. So that means after my death here on earth I will be with Jesus. Und für mich persönlich ist das ein Wunder, nachdem ich den Großteil meines Lebens ohne Jesus gelebt habe. And for me personal that's a real miracle because the majority of my life I've lived without God. Wenn man dem Tode mal nahe war, dann denkt man natürlich nach. If you've been close to death, then of course you start thinking. Was bedeutet es, die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen? So what does it mean to be in eternity with Jesus? Wenn wir so in der Welt herumschauen, dann finden wir überall diese Karikaturen. And if you look around in the world, you always find these cartoons. Ist es vielleicht urlangweilig? Or these images, do you think it's is it going to be really boring there? Sitzt man dann den ganzen Tag auf der Wolke rum? Are you going to sit on a cloud all day? Und klimpert auf einer Harfe und singt Halleluja? And maybe I don't know, you learn to play a harp and sing Hallelujah. Meine Vermutung ist, da steckt der Teufel dahinter. But I think behind these images stands the devil. Der Teufel will uns einfach die Freude daran rauben. Oh, and he wants to rob us from the joy of heaven. Ja. Er ist ein Lügner und der Vater der Lüge, heißt in der Schrift. And it says in the Bible that he's a liar and he's even the father of the lie. Und in Offenbarung 13:6 and in Revelation 13 verse 6 heißt es, das satanische Tier stieß Lästerungen gegen Gott aus. It says there was this satanic animal and it started to curse God. Er verhöhnte seinen Namen und sein Zelt. And it made fun of God and his tabernacle. Und alle, die im Himmel wohnen. And all those who were in heaven. Das heißt, unser Feind verspottet drei Dinge. That means the enemy ridicules three things. Gott selbst. God himself. Gottes Volk. The people of God. Und Gottes Wohnort. And also the mansions, the place of God. Den Himmel. Heaven. Ich kann euch versichern, es wird ganz wundervoll. Es wird ganz wundervoll. Okay, but I can assure you it'll be wonderful there. Im 1. Korinther Kapitel 2 Vers 9 und 10. Because in 1 Corinthians 2 verse 9 heißt es, it says, kein Auge hat je gesehen, what no eye has ever seen, kein Ohr je gehört, or ear has ever heard, und kein Verstand je erdacht, or mind has ever thought, was Gott für diejenigen bereithält, those things that God has prepared for those, die ihn lieben. Who love him. Im Vers 10 heißt es, in verse 10 then it says, wir dagegen wissen darum, but we know, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Because God has revealed it to us through his spirit. Und Gottes Geist offenbart sich in der Schrift. And God's spirit is revealed in the scripture. In der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Hinweisen auf den Himmel. And in the Bible there are a lot of hints of what it's going to be like in heaven. Und weil mich das Thema beschäftigt, habe ich auch ein recht interessantes Buch gelesen. And because I've spent time thinking on that, I've also read a book on it. Der Himmel von Randy Alcorn. And it's called The Himmel or the Heavens. The author is Randy Alcorn. Ja, ein Amerikaner. And he's an American pastor. Und es beschäftigt sich, wie der Name schon sagt. And it's all about heaven and what it's going to be like. Ja. Also wo kommen wir Christen hin, wenn wir sterben? So where are we going to, Christians, when we die? Wir kommen in den Himmel. We're going to go to heaven. Aber dieser Himmel, der getrennt ist von der Erde, but this heaven, which is separated from earth, ist so eine Art Zwischenzustand. Is a sort of a in-between state. Es ist eine Übergangszeit von dem Leben, das wir auf der Erde geführt haben. It is something a transition time from life on earth. Und bis wir dann auferstanden im auf der neuen Erde. Until the what the Bible calls resurrection on the new earth. In der Gegenwart Gottes leben. And then live in the presence of God. Also Randy Alcorn nennt das den Zwischenhimmel. And Randy Alcorn named that the intermediate heaven. Ja. Wir werden aber dort in diesem Himmel, in diesem Zwischenhimmel nicht immer leben. But he said we won't be there all the time. Sondern wir warten gemeinsam mit Jesus. But we'll be waiting there with Jesus. Auf seine Rückkehr auf die Erde. For his return to earth. Auf die Auferweckung, Auferstehung unseres Körpers. For the resurrection of the body. Auf das jüngste Gericht. And the last judgment. Und die Schöpfung des neuen Himmels und der neuen Erde. And also the creation of a new earth and a new heaven. Also dieser Zwischenhimmel ist sozusagen nur eine Zwischenlandung auf dem Weg dorthin. So this intermediate heaven is like a stopover on the way to the real heaven. Wenn wir uns das mal so vorstellen, dass die neue Erde so schön ist wie zum Beispiel Hawaii. And maybe you could think of it like this, like the new heaven will be something like Hawaii. Und wir können von Wien aber nicht direkt nach Hawaii fliegen. But we can't get directly from Vienna to Hawaii. So wir landen in Los Angeles zwischen. So we have a stopover in LA. Wir verbringen dort einige Zeit. And we spend some time there. Und dann geht's auf den final trip nach and then Hawaii. We go on our final leg to Hawaii. Ja. Aus Zeitgründen können wir jetzt nicht über das tausendjährige Reich und die Auferstehung und das jüngste Gericht sprechen. There are a lot of things to say, the millennium and all these things, but we don't have time for that now. Sondern wir gehen direkt nach Hawaii jetzt. But we're going directly to Hawaii. Wir sprechen jetzt über den neuen Himmel und die neue Erde. And we're going to talk about a new heaven and the new earth. Vielleicht lesen wir die betreffende Stelle in der Offenbarung. And maybe we could read that, Kapitel 21, what it says in the Bible, in Revelations, chapter 21, Vers 1 bis 3. Verses 1 through 3. Oh, das ist klein. You can listen. Okay. Dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Then I saw a new heaven and a new earth. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. For the old heaven and the old earth had disappeared. Auch das Meer gab es nicht mehr. And the sea was also gone. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down from God out of heaven. Sie war schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Like a bride, beautifully dressed for her husband. Und vom Thron her hörte ich eine laute Stimme rufen. I heard a loud shout from the throne saying, jetzt ist Gottes Wohnung bei den Menschen. Look, God's home is now among his people. Unter ihnen wird er wohnen. He will live with them. Und sie werden alle seine Völker sein. And they will be his people. Er selbst wird all ihr Gott, was? Er wird als ihr Gott bei ihnen sein. Ja, danke. God himself will be with them. Gottes Plan besteht nicht nur darin, uns Menschen neu zu machen. God's plan not only consists in creating us as new beings durch Jesus Christus, through Jesus Christ, aber die jetzige Erde auf den Müll zu schmeißen. And to dispose the old earth. Und dafür was anderes vielleicht zu erschaffen. And to make something new. Oder aber die Menschen nur in diesem Zwischenhimmel wohnen zu lassen. Or to let the people just in this, let them be in this intermediate heaven. Sondern sein Ziel ist es, but his goal is, den Himmel und die Erde in einer Dimension zusammenzuführen, wieder zusammenzuführen. To bring heaven and earth into a union again. Die ganze Schöpfung wieder heil zu machen. And restore all of creation again. In dem Wort heil machen oder heilen steckt im Griechischen die Silbe ana. And in this word healing or restoring, in the Greek word, there is this syllable ana. Und das steckt auch in vielen anderen Worten drinnen. And that's also part of many other words in the Greek language. In versöhnen. It means in reconciliation. Reconcile. Mm-hmm. In erlösen. Salvation. In wiederherstellen. Restoring. Heilen. And healing. Zurückkehren. To return. Erneuern. Renew. Umgestalten. Modify or transform. Und auferstehen. And resurrect. Das heißt, das bedeutet eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand, als es noch nicht kaputt war. And this ana means to restore something into an original state that has existed before. Und für Gottes Plan der gesamten Erlösung ist die Erlösung der Erde unbedingt erforderlich. And to restore everything after God's plan, also the restoration of the earth is very important and vital. Weil das ganze materielle Universum wurde zu seiner Ehre erschaffen. Because the whole universe, the material universe was created for his glory. Doch die Menschen haben sich damals aufgelehnt. Wir kennen die Geschichte mit Adam und dem Sündenfall. Yeah, but people rose up against God, and we know the story of Adam and the fall. Und so fiel eben das ganze Universum unter die Last der Sünde. And so the whole universe fell under this burden of sin. Aber das hat Gott nicht aus dem Konzept gebracht. But that didn't throw God off track. Er hatte schon von Anbeginn an einen Plan. But he had from the beginning on a plan. Wie er alles, nämlich die Menschheit und die ganze Schöpfung von Sünde und Verdorbenheit und Tod erlösen wollte. How he could redeem everything, the whole humankind from sin and from death. So wie er, also Gott verspricht, die Menschen neu zu machen. And just as God has promised to restore the people, so verspricht er auch die Erde neu zu humans, machen. He also promised to restore earth again. Sein vollkommener Plan besteht darin, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. And his perfect plan includes that everything on earth will be submitted under the reign of Christ. Steht im Epheser 1:10. And that's in Ephesians 1, verse 10. Am Anfang gab es die Menschheit nur aus zwei Leuten. So in the beginning there was humankind consisted of two people. Die in paradiesischen Verhältnissen in der Gegenwart Gottes lebten. And they were living in a paradise in the presence of God. Und ganz am Ende. And all the way at the end. Gibt es viele Menschen. They're going to be a lot of people, Millionen, millions, ich hoffe Milliarden, I hope billions, die auch in einem paradiesischen Umfeld mit Gott gemeinsam leben werden. That also live in a paradise-like, or actually in a paradise. Und Gott hat, of God. Ja, Gott hat seine ursprüngliche Schöpfung nie aufgegeben. So God has never really given up on his original creation. Er hat sogar seinen eigenen Sohn geopfert, um das zu retten. And he gave his own son to make that possible. Und die Menschheit, die ihren ursprünglichen Auftrag, nämlich die Erde zu bevölkern und zu pflegen und sich zu vermehren, die hat eigentlich bis auf die Vermehrung die ganze Schöpfung verpfuscht. And everything that humans were supposed to do, to take care and foster and, und die bekommt and durch Jesus Christus noch eine Chance. Earth, they actually did everything wrong except the multiplying part. Ja. Und die bekommt eben Jesus Christus noch mal eine Chance. And they have a new chance in Jesus Christ. Es ist auffallend, dass alle Wunder, die Jesus getan hat, and it's amazing that all the miracles that Jesus did, mit einer Ausnahme der Verfluchung des Feigenbaums, with there's one exception where he cursed the fig tree. Da geht's hin. Das waren Wunder der Wiederherstellung. That all these miracles were miracles of restoration. Der Gesundheit. He restored health. Wir erinnern uns letzte Woche an diese verdorrte Hand. And last week we heard about this withered hand. Dann war es eine Wiederherstellung zum Leben, also er hat Tote auferweckt. And he also restored life again by raising somebody from the dead. Und er hat auch die Wiederherstellung der Freiheit von dämonischer Besessenheit. Or also restoration from obsession by demons. Also die Wunder von Jesus geben einen guten Eindruck darüber, was Erlösung bedeutet. So these miracles that Jesus did give us a good impression of what God is working and doing. Eine Befreiung der Schöpfung von den Fesseln der Sünde und des, actually a setting free from bondage of sin und des Bösen and evil und eine Wiedereinsetzung eines Zustandes, so wie es Gott eigentlich gewollt hat. And restoring us a state that God originally wanted for us. Jetzt bitte ich euch, dass wir gemeinsam in die Apostelgeschichte gehen. And I'd like to read with you a passage from Acts, the book of Acts. Apostelgeschichte 3, Vers 21. And we find this in Acts, chapter 3, verse 21. Freilich musste er zunächst, oder geht es um Jesus, freilich musste Jesus zunächst in den Himmel zurückkehren. And this is talking about Jesus, and it says, for he, Jesus, must remain in heaven. Bis wirklich alles wiederhergestellt ist. Until the time for the final restoration of all things. Was Gott schon lange durch seine heiligen Propheten angekündigt hat. As God promised long ago through his holy prophets. Also spricht in diesem Vers ganz konkret von Wiederherstellung. So it says here, it's very clear, it talks about final restoration. Und nicht von Zerstörung und Neuanfang. So it's not talking about destruction and starting something new. Gott hat nämlich seine Schöpfung gut gemacht. Because God made his creation good. Im 1. Mose 1,31 sagt er, und er sah, and he calls it good, and it says in Genesis, und sah, dass es gut war. He saw everything and saw that it was good. Und durch diesen Sündenfall und den Fluch, and through the fall and the curse that came with it, bedarf es nun der Wiederherstellung in diesen reinen, sündlosen Zustand, in dem die Schöpfung vorher war. It needs this restoration to this original state in which the creation was. Und das betrifft die ganze Schöpfung, alles. And this includes everything, every aspect, every part of creation. Menschen, Tiere, so people, Pflanzen, animals, Erde, plants, the earth, Planeten, and alles. Planets, everything. Vielleicht dazu ein Verweis auf Kolosser 1, 16. Durch ihn, Jesus, hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. And it says in Colossians 1:16 that God has created everything through him, through Jesus. Everything that is on earth and in heaven. Genau. Und durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. And through his blood on the cross he has made peace with everything. Das betrifft das ganze Universum. And this means the whole universe. In Römer 8:22 heißt es, Romans 8:22, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt. All of creation is moaning with us. Und im nächsten Vers heißt es, selbst wir seufzen. And even we moan. Und erwarten sehnsüchtig den Tag. And are awaiting desperately that day. An dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. That God puts us into the right place again as his children and gives us a new body too. Den er uns versprochen hat, ja. A new body that he has promised. Gute Nachricht, wir bekommen einen neuen Körper. And the gospel is that we're going to get a new body. Wir werden dann nicht alle ausschauen, alle Männer wie George Clooney und alle Frauen wie, ich weiß nicht, Claudia Schiffer. George Clooney or Claudia Schiffer. Sondern wir werden diesen Körper haben, den wir jetzt haben. But we'll have the body that we have now. Nur ohne Wehwehchen und ohne Beschwerden. But without hurts and without pain. Und wir werden wahrscheinlich unverbraucht aussehen, unbelastet von der Sünde. Unbelastet. Unburdened, we will look very unburdened. In Philipper 3:21 heißt es, er Jesus. In Philippians 3:21 it says that he Jesus wird unseren armseligen vergänglichen Leib verwandeln. Will transform our bodies. Vergänglich? Yeah, our decaying bodies. Thank you. Sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. So that we will have these glorified bodies. Joni Erickson drückt das wirklich sehr treffend aus. And Joni Erickson, she really formulated this very well. Sie sagt, irgendwo in meinem gebrochenen, gelähmten Körper. And she says, somewhere in my paralyzed, broken body. Steckt der Same dessen. There is the seed. Was ich einmal sein werde. Of that which I will become. Die Lähmung lässt das, was ich einmal sein werde, noch großartiger erscheinen. Me being paralyzed is going to let that what I will be seem even greater. Wenn man die zurückgebliebenen nutzlosen Beine mit prächtigen auferstandenen Beinen gegenüberstellt. If you compare, you know, feet that are useless because they can't be moved compared to those that will be able to walk. Ich bin überzeugt, sagt sie. And I'm convinced, she writes. Falls es im Himmel Spiegel gibt, if there are mirrors in heaven, dann werde ich in meinem Spiegelbild unverkennbar Joni sehen. Then I will see Joni in that reflection. Wenn auch eine wesentlich bessere, prächtigere Joni. But a better and more beautiful Joni. Vielleicht sind wir mit unserem jetzigen Körper und unserer jetzigen physischen Verfassung nicht zufrieden. Maybe we are not so happy with our bodies right now. Aber mit dem Auferstehungsupdate werden wir zufrieden sein. But with that update that we're going to receive in the resurrection, I think we'll be happy with. Was werden wir den ganzen Tag machen auf der neuen Erde, im neuen Himmel? So, what are we going to do all day in heaven, in this new earth? Also die sich auf einen Urlaub eingestellt haben, muss ich enttäuschen. So those who are waiting for a long vacation are going to be disappointed. Wir werden dort arbeiten, daran lässt die Bibel keinen Zweifel. We are going to work there, there's no doubt about that in the Bible. Gott schuf Adam und setzte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und pflegen. Because God put Adam in this garden of Eden and he was supposed to build and work in the garden. Steht schon im 1. Mose. And it says that in Genesis 1. Also Arbeit gehörte schon zum ursprünglichen Paradies. So work was also a part of the original paradise. Gehört auch zu unserem jetzigen Leben. It's part of our life here. Und Arbeit ist nicht Teil des Fluchs. And because work is not part of the curse. Aber durch den Fluch wird die Arbeit manchmal zu etwas, das wir als belastend empfinden. But the curse often makes work into something troublesome and something that we don't like. Es ermüdet uns und laugt uns aus. It makes us tired, it wears us down. Wir werden eine Arbeit haben, die so befriedigend und bereichernd ist. But we will have a work that will be so rewarding. Dass wir das nicht als Last empfinden. That it won't be a burden to us. Sie wird froh machen. And this work will make us happy. Und wird Gott die ganze Ehre geben. And will honor God. Gott selbst arbeitet. Because God himself is at work. Er ist nicht nach Erschaffung der Welt in Pension gegangen. He didn't retire after creating earth. Jesus sagt, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken. And also Jesus says that his father has not stopped working. Und deshalb wirke ich auch. And that is why I'm also working things. Jesus war Zimmermann. And Jesus was a carpenter. Er hat gefischt. And he fished. Gelehrt. And he taught. Und auch gepredigt. And he also preached. Wir werden aber auch, gute Nachricht, wir werden auch ausruhen. But we will also have a time of rest. Das gehört auch im ewigen Leben dazu. And that's also part of everlasting life. Also es gibt auch dort den Sabbat. Also there is going to be a Sabbath. Nichts wird mehr unter einem Fluch stehen. And so nothing will be under a curse anymore. Wir werden Gott anbeten und mit ihm in derselben Stadt wohnen. We will pray to God, we'll worship him and live in the same city. Und wir werden sein Angesicht sehen. And we will see his face. Könnt ihr euch das vorstellen? Can you imagine that? Mit ihm sprechen, to be able to talk to God, mit ihm spazieren gehen, and to take a walk with him, mit ihm lachen, and to laugh with him, mit ihm essen, to eat with him, die ganze Zeit seine Gegenwart, to have his presence. Wir müssen aufhören so zu tun, and we have to stop pretending, dass der Himmel nur ein Märchen ist, that heaven is just a fairy tale, ein unmöglicher Traum, a dream that will never come true. Oder eine unerträglich langweilige Versammlung. Or a really boring assembly. Oder eine eher unbedeutende Ablenkung von unserem Leben hier auf der Erde. Or maybe a distraction from our life that we live right now and here. Wir müssen den Himmel so sehen, wie er ist. But we have to see heaven the way it's going to be. Das ist der Ort, für den wir geschaffen wurden. That is the place that we were created to be in. Und wenn wir das können, and if we can do that, dann erfüllt uns der Gedanke daran schon jetzt mit Freude. Then, just thinking about that fills us with joy. Und Spannung und Erwartung. And also excitement. Excitement and looking forward to it. Es ist so, wie wenn ihr euch auf einen tollen Urlaub freut. So it's like you really looking forward to a great vacation. Ich möchte zum Schluss kommen, aber möchte noch ein paar Gedanken loswerden. At the end, I'd like to share a few last thoughts. Viele Menschen, mit denen ich schon gesprochen habe, many people that I have talked to, sind totale Optimisten, real optimists, über das, was unmittelbar nach ihrem Tod passiert. About that, what will happen after they die. Euch geht es wahrscheinlich auch manchmal so. And probably you are the same. Man bekommt manchmal ein Schulterzucken. Sometimes we just shrug our shoulders. Weiß nicht, was dann passiert. And we say, well, I don't really know what's going to happen. Oder man bekommt zu hören, ich war eh mein Leben lang ein guter Mensch. Or sometimes you get to hear, well, I was a good person all my life. Und das wird dann schon reichen. And I guess that's gonna do. Aber ich möchte warnen. But I'd like to warn at this point. Weil dieser Optimismus, because this kind of optimism, führt durch die Verführung Satans geradewegs in die Hölle. It really leads straightway to hell. Weil diese Haltung oder diese Haltungen ziehen die Ewigkeit nicht in Betracht. Because all those thoughts and concepts don't consider eternity. Die einzige Grundlage, die tragfähig ist für Optimismus, the only foundation that is really good enough to be optimistic, ja, ist das Erlösungswerk von Jesus Christus. Is that Jesus Christ redeemed. Alles andere ist Sand und kein Fels. Everything else is sand and it's not stone. It's not a good foundation. Und warum können wir Christen optimistisch sein? And why can Christians be optimistic? Weil unser schmerzlichstes Ereignis im Leben, because the most painful experience in our life, nur ein zeitweiliger Rückschlag ist. Is just a temporary setback. Unser Schmerz und unser Leiden werden vielleicht nicht in diesem Leben hier weggenommen. Our pain might not be taken away in this life. Aber ganz gewiss im nächsten. But for sure in the next life. Das ist das Versprechen von Jesus Christus. And that is what Jesus Christ has promised. Kein Tod und kein Schmerz mehr. There's going to be no death and no pain, he said. Er wird alle unsere Tränen abwischen. He's going to dry every tear. Er hat alle unsere Leiden auf sich genommen. Because he took all our burdens upon himself. Damit er uns eines Tages alle unsere Leiden abnehmen kann. So that he could take all our burdens. Und das ist die biblische Grundlage für unseren Optimismus. And that's the foundation that the Bible gives us for our optimism. Und genau darum geht's mir heute. And this is what is so important to me today. Es gibt noch so viele Menschen. There are so many people. Teilweise sind es Menschen, die uns ganz besonders am Herzen liegen. And a lot of these people are persons that are very close and very important to us. Die wir lieben. People we love. In unserer Verwandtschaft. In our family. In unserem Freundeskreis. Or among our friends. Bei der Arbeit. At work. Hier in Wien. Here in Vienna. In Österreich. In Austria. In Europa und in Afrika. Or in Europe or Africa. Die alle noch nichts von der Erlösung durch Jesus Christus gehört haben. And they have not heard yet from the redemption through Jesus Christ, salvation. Und das ist unser Zweck und unsere Vision. And this is our sense in life and our mission. Für jeden einzelnen von uns. For each and every one of us. Aber vor allem auch für uns als christliche Gemeinde. But also for us as a church body. Als die CIG, als Leib Gottes hier in der Lebgasse. As CIG, as the body of Christ here in Lebgasse. Dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen. That we reach as many people as possible. Und ihnen davon erzählen, welche Wunder Gott für uns bereithält. And then we tell them what kind of miracles God is holding in store for us. Und zwar diejenigen, die seinen Sohn Jesus als Erlöser annehmen. Those who accept his son Jesus Christ. Und lassen wir uns jetzt schon heute mit Vorfreude auf den Himmel erfüllen. And let us really have this joy in our hearts about heaven. Er wird unendlich mal besser und schöner sein. Heaven is going to be infinitely more beautiful and greater, als wir uns jetzt schon vorstellen than können. We could imagine it to be. Ich möchte noch beten. I'd like to pray with you. Vielleicht ist heute jemand unter uns. Maybe somebody's here today, der gerade jetzt gern sein Leben Jesus übergeben möchte. Who would like to give their life to Jesus. Jemand, der mit ihm, Jesus, somebody, und vielen anderen Geschwistern die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes im neuen Himmel und auf der neuen Erde verbringen will. Somebody who wants to spend eternity with Jesus and with many other believers in heaven. Wenn du das willst, dann sprich mir einfach nach. And if you want to have that for yourself, then just say these words. Lieber Herr Jesus, Lord Jesus, ich danke dir für dein Geschenk der Errettung. I thank you for the gift of salvation. Danke, dass du den bitteren Kelch getrunken hast. Thank you that you have drunken that bitter cup. Vergib mir meine Schuld. Forgive my sin. Wasche mich rein von meinen Sünden mit deinem kostbaren Blut. Wash me clean from my sin through your blood. Deinem Blut, das du auf Golgatha vergossen hast. The blood that you have shed on Golgotha. Herr Jesus, du bist mein Erlöser. Jesus, you are my redeemer. Und bitte komm in mein Leben. Please come into my life. Und verändere mich so. And change me. Wie du mich haben willst. The way you want me to be. Danke, dass du mein Gebet beantwortet hast. Thank you, Lord, that you answer my prayer. Und nun in meinem Leben bist. And are in my life now. Amen.